Zu unserer vielen Veranstaltungen Normalisierung und Nichtarbeit. Hippies, Sammler, Langhaarige in den 60er Jahren von Bodo. In unserer Veranstaltungsreihe vom Sozialschmarotzer zum Gossenboss. Und wir sind der Arbeitskreis Kritische Asozialität. Genau, und die noch nicht vorher da waren, wir haben mit ausbleibende Entschädigung begonnen im Nationalsozialismus, haben dann zeitlich ein bisschen verrückt die Stigmatisierung, Verfolgung von sogenannten Asozialen im Nationalsozialismus thematisiert und sind dann zur DDR übergegangen und im Sinne der Kontinuität befinden wir uns jetzt in der BRD und Bodo wird in dem Sinne über Jugendbewegungen entgegen der Nützlichkeitsideologie in der frühen BRD referieren. Einmal kurz zu Bodo, er ist Journalist, Historiker und Autor, arbeitet momentan am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und promovierte zu Delinquenz und Normalisierung von der Jugend bis zur Popkultur. Und noch ein paar organisatorische Sachen. Wir zeichnen die, den Vortrag zeichnen wir auch, in Diskussion nicht, also keine Sorge. Und am kommenden Freitag in der Viktoria-Kaserne beginnt unsere Ausstellung für 3 Wochen über Repression gegen Wohnungslose im Nationalsozialismus. Die leiten wir auch ein mit Getränken und Häppchen, also freien Champagner, die zuerst kommen. Also guter Start in den Freitag sozusagen. Und dann in der nächsten Woche kommt schon die nächste Veranstaltung in der Sauerkrautfabrik in Harburg zu Obdachlosenfeindlichkeit. Das ist am 18. Mittwoch um 19.30 Uhr. Und wir werden zwar gefördert von der Gamme, der AGFJ, AFSTA und mein Gamme, aber sind dann auch auf Spenden angewiesen. Darum gebe ich hier den lärmgeschützten Becher rum, damit wir nicht gestört werden. Und aber Scheine machen gar keinen Lärm, ne? Genau, also im Sinne von Bodo. Wir sind jetzt auch beginnen und freuen uns über Spenden. Viel Spaß. Also die Spenden gehen dann nicht an mich, ne? Das ist nicht. Ja, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Ich war gestern hier schon auf einer Historiker-Party in der Forschungsstelle Zeitgeschichte und habe da schon viel Gutes über die Reihe hier gehört. Sind einige Leute schon hingegangen, auch dass es sehr gut besucht ist. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen bei dem Wetter hier heute. Ich dachte, alle Hamburger sind auf Elbspaziergang. So stellt man sich das aus Berliner Warte vor. Aber dem ist nicht so und das freut mich sehr. Mein Thema wird hier heute, glaube ich, etwas weniger ernst sein als andere Themen in dieser Reihe. Das liegt daran, dass ich mich jetzt gar nicht so sehr über die Asozialität dem Ganzen nähere, sondern auf dem Feld der Popgeschichte. Also ich habe mich in den vergangenen Jahren, also falls es das überhaupt gibt, als Pophistoriker beschäftigt und diese schon erwähnte, in meinem Fall etwas späte Dissertationsschrift. Daraus ist das auch ein Abschnitt, das ist ein Kapitel eigentlich, was ich hier vorstelle. Es wird nicht nur die BRD sein, weil ich eigentlich ein transnational arbeitender Kulturhistoriker bin. Transnational meint dann immer im Unterschied zu inter- oder supranational quasi Bewegungen hin und her zwischen verschiedenen Staaten oder auch das zwischenstaatliche Gebiet. Und was mich da interessiert hat, ist eben mal zu beschreiben, welche Rolle Popkultur eigentlich spielt, als ein transnationaler Raum. Vielleicht eine Vorbemerkung, warum das jetzt dennoch vielleicht ganz gut in die Reihe passen könnte, denn so wie ich das verstehe, versteht sich Popgeschichte jetzt nicht als ein kulturgeschichtliches Beiwerk. Das sind so Abgrenzungsstreitigkeiten, die ich so in Historikerkreisen öfter mal führen muss oder als untergeordnete weiche Sphäre, die eine Ergänzung der politökonomisch geprägten Geschichtsschreibung bildet, sondern vielmehr bin ich der Meinung, mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen auch, dass sich auf popgeschichtlichem Gebiet auch die Entstehung von Körpertechniken, neuen Politiken, Identitätskonzepten nachvollziehen lässt. Pop war ein medialer Repräsentationsmodus für soziale Groß- und Kleingruppen, gerierte neue Wissensbestände und Subjektivierungsressourcen und ist eng mit anderen historischen Prozessen wie zum Beispiel Demografie verzahnt. Die Beschäftigung mit dem Verhältnis von Minderheiten und Mehrheitsgesellschaft etwa ist ein originär, mittlerweile originär popgeschichtlicher Ansatz, der im Terminus Subkultur zum Beispiel ja auch Begriffsgeschichte geschrieben hat. Ja, das sind so abgrenzende Vorbemerkungen, die in dem Kreis hier vielleicht gar nicht so nötig sind. Darum steige ich gleich ins Thema ein. Und zwar Mitte der 60er Jahre gehen wir nach Frankreich. Dort kam es zu einem Schlagabtausch auf der rockmusikalischen Bühne, der als Sängerkrieg in die Annalen der noch jungen Popkultur einging. In einem im Skiffle-Beat vorgetragenen Chanson, im Skiffle-Beat-Stil vorgetragenen Chanson, hatte der 21 Jahre alte Musiker Pierre-Antoine Muracoli, der unter seinem zweiten Namen Antoine auftrat, eine Art Manifest aufgenommen und unter dem Titel Les Elucubrations d'Antoine auf dem Plattenlabel Vogue herausgebracht. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ja, so geht das jetzt so in etwa noch 7 Minuten weiter. Und ja, man könnte jetzt hier auch anhand dieses Bilds schon auf so ein paar Semiotiken eingehen. Antoine hat jetzt, und darum wird es im Folgenden vor allem gehen, für einen Mann sehr ungewöhnlich lange Haare in der damaligen Zeit. Es wird hier vor allem auch um Männlichkeitskonstruktionen gehen, weniger um Weiblichkeit, weil das auch in dem Fall der Langhaarigkeit jetzt nicht so kontrovers war. Er spielt, das sieht man hier vielleicht, das hat er um den Hals hängen, die Mundharmonika. Und die Mundharmonika ist das klassische Instrument eigentlich der umherziehenden Hobos aus den USA. Auf anderen Plattencovern steht er auch auf einem Schrottplatz herum. Und seine Band nennt sich sprechenderweise seine Begleitband Les Problèmes. Schon in der ersten Textzeile seines Stückes thematisiert Antoine einen Generationenkonflikt, der auf der Ebene einer modischen Körperlichkeit ausgetragen wurde. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux, je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. Also seine Mutter habe gesagt, er soll sich die Haare schneiden lassen, woraufhin er entgegnet habe, ja, vielleicht in 20 Jahren. Die sechste Strophe enthielt eine weitere Abgrenzung. Alles verändere sich immer zu, sang Antoine sinngemäß, und dabei werde die Welt stets amüsanter. Bald flögen Flugzeuge in den Gängen der U-Bahn umher und Johnny Hallyday werde in einem Zirkuskäfig sitzen. Was beim ersten Hören wie purer Nonsens klingt, enthielt eine Provokation nicht nur gegen die Generation der Väter mit Kurzhaarschnitt, sondern auch gegen die vorhergehende Jugendkultur des Rock'n'Roll und deren prominenten französischen Vertreter, den Sänger Johnny Hallyday. Der nur ein Jahr ältere nahm den Handschuh auf und revanchierte sich auf seine Weise mit einem Chanson unter dem sprechenden Titel Cheveux longs et idées courtes. Das hörte sich dann so an. Das ist jetzt nicht die Single, was wir hören. Da hatte ich die Musik nicht, sondern eine spätere Live-Aufnahme. Daher jetzt diese Live-Atmo. Ja. Kann man das hören eigentlich hinten auch gut? Oder mussten wir lauter? Es wäre ein bisschen schwierig jetzt, glaube ich. Gut. Nachdem jetzt alles läuft hier. Ja, auch hier interessant vielleicht, dass die Form, die Johnny Hallyday für seine Antwort hier nutzt, ist ganz klar zu erkennen als klassisches französisches Chanson, also auch eine quasi nationale Tradition, während Antoine eben in einer geschaffelten Beat-Version sich zumindest jetzt musikalisch ein bisschen auch amerikanischen Musiken geöffnet hat. Und auf dem Bild hier trägt Johnny Hallyday einen roten Blouson, und dieser rote Blouson ist semiotisch eigentlich auch schon kodiert hier Anfang der 60er Jahre. Es ist die rote Jacke, die geradezu emblematisch sich zieht durch ein Genre des Jugendproblemfilms, des sogenannten JD-Movies oder Juvenile Delinquency-Films, am bekanntesten mit James Dean. Der hat, glaube ich, mit der roten Jacke angefangen, in einem Jugendproblemfilm. Die Halbstarken haben auf dem roten Cover, ist ein Schwarz-Weiß-Film, aber trägt Horst Buchholz als deutscher James Dean auch diesen roten Blouson, und er zieht sich durch so verschiedene Filme als ein Symbol des rebellischen, männlichen, problematischen Jugendlichen. Und was Johnny Hallyday hier singt, ist, er antwortet also direkt, ja, in einem Zirkuskäfig, da würde er sich definitiv eingeschlossen fühlen, aber um ihn darin einzusperren, da werde es nicht ausreichen, lange Haare zu haben. Alidey nutzt seine Antwort für eine Generalabrechnung. Der Musiker, also Alidey, der noch wenige Jahre zuvor als wichtigstes Idol der Yeah-Yeah-Szene auf der Place de la Nation reüssiert und auch nach Elvis' Vorbild seinen Militärdienst teilweise in Deutschland abgeleistet hatte, protestierte in seinem Stück nun wiederum gegen die Anti-Vietnam-Kriegskritiker, zu deren Protestuniform auch die langen Haare gehörten. Nicht nur in Frankreich erregten neue Typenbildungen wie Gammler, Beatniks und Protestler seit Mitte der 60er Jahre neue Debatten. Auch der deutsche Schlagersänger Freddie Quinn folgte 1968 Alidays Beispiel und nahm ein Lied auf, das als Anti-Gammler-Hymne galt und junge Protestierer und konservative Bewahrer in einem dichotomischen Wir-Ihr-Schema auseinander dividierte. Ich glaube, dieses Stück ist mittlerweile recht bekannt. Kennt es jemand nicht? Bitte Hand heben, dann spielen wir es mal an. Ja, dann spielen wir es mal an. Naja, und so weiter und so fort. Also... Oh. So, also das Cover, das ist jetzt hier nicht wundern, das ist die Rückseite quasi auf der, das ist die B-Seite, oder es ist sogar die A-Seite dieses Stücks auf der B-Seite. Ja, also irgendwann heißt es dann auch, das habe ich jetzt nicht angespielt, ich kann hier auch irgendwie nicht richtig vorspielen, aber es geht dann auch die schöne Zeile, wer hat auch lange Haare, nur sind sie gewaschen, wir, auch wir haben, auch wir tragen Bärte, auch wir sind für Härte. Bemerkenswert ist auch, wie sich hier musikalisch quasi so eine Art Heino-artiger Sprachduktus der entschiedenen Volksmusik mit einem James-lastigen Happy-Sound und einem Disco-Chor im Hintergrund mischt, also eine sehr, sehr strange Kombination von verschiedenen Elementen in einem Stück. Freddie Quinn hat sich später übrigens distanziert, hat behauptet, er könne sich überhaupt nicht erinnern, er habe 1000 Lieder aufgenommen oder 800 und da dieses eine, alle sprechen ihn immer darauf an, er weiß gar nicht, was da los ist. Gut, diese drei Stücke führen ein bisschen ins Zentrum dieses Themas hier, denn schon bevor im Zuge der Schüler- und Studentenbewegung politisch fundierte Gegenkulturen in erklärter Gegnerschaft zu Vietnamkrieg und kapitalistischer Wirtschaftsordnung entstanden und sich verfestigten, entbrannten Diskussionen um den Modestil von Jugendlichen, die sich nicht dezidiert politisch gegeben hatten. Mit ihrem Stil drückten sie jedoch eine Ablehnung sowohl hegemonialer Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen aus und schienen auch den klassischen Lebensentwürfen der Mittelschicht eine Absage zu erteilen. Im Zentrum dieser Diskussionen stand ein Detail. Verstärkte mediale Aufmerksamkeit erhielten junge Männer, die ihre Haare länger trugen als bisher gewohnt. Wie ich im Folgenden argumentieren werde, entwickelte sich das Prädikat Langhaariger in einem diskursiven Prozess innerhalb weniger Jahre zu einem Schlagwort, das weit mehr beschrieb als nur eine Frisur. Es wurde auf breiter Ebene als eine gesellschaftliche und teils auch politische Verortung mit bekenntnishaftem Charakter zu einer bestimmten Form der Lebensführung gewertet. Mitte der 60er Jahre erregten lange Haare als Protestmedium bei Männern eine Provokation, die nicht nur diskursive Aufmerksamkeit garantierte, sondern auch handfeste Gewalt auslösen konnte, wie zahlreiche Vorfälle bewiesen. Wie bereits an verschiedenen Stellen gezeigt wurde, war das popkulturelle Feld auch eines, auf dem Normalisierung stattfand, die nach Jürgen Link als eine seit dem 18. Jahrhundert emergente Kategorie westlicher Gesellschaften der Moderne gilt. Normalisierung ist ihm zufolge ein dynamischer Prozess, der von historischen Diskursen wie den Normierungen im Zuge der Industrialisierung oder der wissenschaftlichen Verdatung begünstigt wurde, mit diesen aber nicht identisch ist. Vielmehr handele es sich dabei um ein Grundphänomen von Gesellschaften, die nach Homogenität streben und auf die dynamische Regulierung bzw. Stabilisierung des konstitutiven produktiven Chaos der Moderne abzielen. Im Zuge der Entstehung einer modernen Massenproduktion seit dem 18. und besonders seit dem 19. Jahrhundert tauche auch der Begriff des Normalen immer häufiger auf. Abweichungen von gesellschaftlichen Trends lösen Link zufolge Denormalisierungsängste aus, in denen sich wiederum ex negativo Homogenisierungsansprüche ablesen lassen. Normalisierung ist ein auf beständiger Aushandlung beruhender Vorgang, in dem Ausnahmen als Entdifferenzierung wahrgenommen werden. Am Diskurs über die Normen von Haarlängen und den damit zusammenhängenden Praktiken, Zwangsmaßnahmen und juristischen Debatten lassen sich solche Ängste ebenso beispielhaft studieren wie deren Dynamik. Am Ende sind sie selbst Gegenstand von Normalisierung. So, jetzt eine zweite Vorbemerkung. Haare sind ein Teil des Körpers, der stets besonderen Tabuisierungen unterlag. Aus evolutionärer Perspektive wurden sie als Überrest des Fells gedeutet, das an die biologische Nähe des Menschen zum Tier erinnert und daher oftmals mit Wildheit und Triebhaftigkeit assoziiert wurde. Als toter Teil des Körpers sind Haare zudem besonders leicht zu modifizieren. Körpermodifikationen gelten als zentraler Bestandteil derjenigen Praktiken, die über menschliche Gesellschaften Identitäten herstellen und aufrechterhalten. Sie gehören daher zu den Soma-Techniks, die den Körper als ein ineinandergreifendes System auslegbarer Zeichen begreift, dessen Oberfläche sich als ein mehrschichtiges Dokument mit Ausradierungen, Neu- und Wiedereinschreibungen verstehen lässt. Diese Einschreibungen sind historisch variabel. Im Mittelalter galt langes Haar teils als sichtbares Zeichen der Herrschaft, an dem man Freie oder Adelige erkennen konnte, und noch in der Neuzeit markieren Kopftuch und Perücke in vielen Kulturen einen besonderen gesellschaftlichen oder religiösen Status, etwa den eines Mönches oder den der verheirateten Frau. Das Verdecken der Haartracht durch Mützen oder Hüte, die zu formellen Zwecken abgenommen werden müssen, ist Bestandteil von Grußritualen und Ehrerbietungsbekundungen, die Machtstrukturen symbolisch zum Ausdruck bringen. In vielen säkularen Gesellschaften gelten Haartrachten als Zeichen der Individualität. Angriffe auf die Frisur werden deshalb nicht nur als Körperverletzung, sondern auch als Verletzung der Persönlichkeitsrechte gewertet. Im 20. Jahrhundert waren Frisuren Ausdruck ethnischer und sozialer Differenzen, insbesondere aber markierten sie Geschlechtszuordnungen und waren damit auch Marker gesellschaftlicher Konformität. So hatte Anfang der 50er Jahre der Knigge des 20. Jahrhunderts noch die angemessene Normfrisur als ein Männlichkeit konstituierendes Merkmal definiert. Zitat: Die Frisur des Herrn soll glatt und unauffällig sein. Lange Haare, die über Ohren und Kragen herabfallen, sogenannte Künstlerfrisuren, wirken ungepflegt. Niemals darf ein Herr künstliche Haarwellen tragen. Es gibt ihm ein unmännliches Aussehen. Zitat Ende. Ebenso galt das Frisieren in der Öffentlichkeit als Zitat unmännlich, und Jugendliche verstießen etwa mit sichtbar aus den Hosentaschen ragenden Kämmen gegen dieses Tabu. Ja, so fein können die Semiotiken sein. Auch junge Frauen hoben sich durch Frisuren ab. Die FDJ-Zeitung Junge Welt wandte sich etwa auch Anfang der 60er Jahre gegen sogenannte Struwwelpeter-Frisuren junger Mädchen und empfahl stattdessen die Mädchen-Modefrisuren Frisur Brillant, bei der, Zitat, die anliegenden Seitenpartien beide Ohren bedecken. Zwar wollte man nach eigener Auskunft keineswegs ein Rezept geben, wie diese oder jene sich frisieren sollte, doch empfahl die Zeitung dennoch Normerfüllung. Man könne, Zitat, für alle sagen, dass ein guter Haarschnitt den Sitz der modernen Frisur garantiert. Ein Lehrgang der bundesdeutschen Jugendpflege wollte jungen Dameanwärterinnen, das ist die Vokabel da, das Zitat halbstarke Benehmen abgewöhnen, das sich nicht nur im zu frühzeitigen Gebrauch von Puderdose und Lippenstift äußere, sondern auch in übertrieben wirkenden Frisuren. Auf dem Programm stand daher praktische Anleitung in der Haarpflege, bei der eine Friseurmeisterin mit einigen wenigen Bürstenstrichen aus der riesigen, zurzeit doch so modernen Ballonfrisur eine einfache, sehr schick wirkende Haartracht zaubert. Zitat Ende. Bei männlichen Jugendlichen war es in der Regel mit ein paar Bürstenstrichen nicht getan. Die Diskussionen der 50er und 60er Jahre kreisten um den Einsatz von Schere und Rasiermesser, wie bei dem 2 bis 5 Zentimeter langen Messer vorm Haarschnitt Triumph, den die Junge Welt für Jungen empfahl. Männerhaar war in diesen Jahren stärkeren Domestizierungen unterworfen als das von Frauen, es gehörte kurzgeschnitten. Ich bin also vor diesem Vortrag auch nochmal extra zum Friseur gegangen. Das Ensemble allgemein akzeptierter männlicher Frisuren variierte zu dieser Zeit zwischen etwa einem Dutzend Formen, denen allen gemein war, dass die Haare die Ohren nicht bedecken durften. Am Hinterkopf und an den Seiten waren sie kurz, im Nacken zumeist ausrasiert. Haarschnitte wie der amerikanische Crew Cut oder der Flat Top offenbarten auch semantisch ihre militärische Herkunft. Kunstvoll aufgetürmte Frisuren wie der Pompadour hingegen erforderten langes Haar am Vorderkopf, das über der Stirn teils aufwendig hochtupiert und mit Pomade in Form gebracht wurde. Der Ducks Arse, kurz DA, der in Großbritannien als eines der Markenzeichen junger Edwardians galt, also spezifisch britische Jugendkultur auch als Teddy Boys bekannt, führte das über den Hinterkopf gekämmte Haar in einer senkrechten Mittellinie zusammen und hing bis zum Hemdkragen herab, in späteren Jahren sogar leicht darüber. Diese Entenschwanzfrisuren gaben Anlass zu zahlreichen Polemiken, da sie eklatant gegen den Kommand der militärisch kurzen Frisur verstießen, die alles abschnitt, was unter dem Stahlhelmrand hervorlugte und daher spätestens über dem Hemdkragen zu enden hatte. Ich habe hier mal ein Video, wenn es denn läuft, mitgebracht, was aus England stammt. Und ich lasse das hier mal, wenn es klappt, ohne Ton im Hintergrund laufen. Man achte, also es beschreibt eine, ich spreche dabei dann weiter, es geht so ein paar Minuten. Es beschreibt eine Transformation und man beachte aber am Schluss die Reaktion des anderen Gastes, der da im Friseurladen mit drin ist. Ich muss nur den... Dieser Sound ist nachträglich da rein, das brauchen wir nicht. Während die sogenannte Elvis-Frisur heute in den Kanon klassischer Männlichkeitskonstruktionen aufgenommen wurde und oftmals retrospektiv als Ausdruck einer überbetonten Männlichkeit oder gar eines heteronormativen Machismo interpretiert wird, so ergibt sich aus den Quellen ein anderes Bild. Die Zeitgenossen empfanden Frisuren, die nur einen halben Zentimeter von der definierten Norm abwichen, als dezidiert unmännlich. Erforderten sie dazu noch erhöhten Frisier- oder Pflegebedarf, so lautete der Vorwurf oftmals auf Verweiblichung. Die Anführungszeichen bitte immer dazu denken. Während die Frisuren der 50er Jahre noch relativ deutlich zwischen männlichen und weiblichen Haarschnitten unterschieden, von Ausnahmen wie dem weiblichen Bubi-Kopf der 20er Jahre abgesehen, kam mit dem durch die Beatles weltweit bekannt gewordenen Pilzkopf in den 60ern eine Langhaarfrisur auf, die gänzlich geschlechtsneutral getragen wurde und damit neuerliche Verwirrung stiftete. Gerade in den USA, wo der militärische Crew-Cut unter den Jugendlichen verbreitet war, erregte sie Anstoß. Doch nicht nur Haarlängen waren Gegenstand von Modifikationen, auch die Texturen der Haare unterlagen teils ethnisch kodierten Normen. Schon die in den 50er Jahren populäre sogenannte Elvis-Tolle galt als Übernahme einer afroamerikanischen Praktik, das ist ein Zitat jetzt von Nelson George, ein Versuch der Schwarzen weiß auszusehen. Der sogenannte Rockabilly-Haarschnitt weißer Musiker, der Stil, den auch die auffallenden Hipster trugen, also so weiter Nelson George, war ganz klar seine Interpretation des Process einer Behandlung, bei der Schwarze ihr Haar glätten und in eigenwillige Formen legen ließen. Nelson George nannte dies, ganz im Sinne auch Norman Mailers, eine Überkreuzungskollision in der Popmusik. Weiße versuchten ihren Stil dem der Schwarzen anzugleichen, die wiederum versucht hatten, in Anführungszeichen weiß auszusehen. Zentrale Bedeutung gewannen Frisuren Mitte der 60er Jahre, in dem in San Francisco entstandenen Hippie-Stil, der lange Haare zu seinen wesentlichen optischen Merkmalen zählte. Einem zeitgenössischen Pressebericht zufolge war der Versuch, einen Hippie zu definieren, ebenso schwierig wie Wasser in einem Sieb festzuhalten, doch sei er für die meisten Menschen klar an Äußerlichkeiten erkennbar, nackten Füßen, wallender Kleidung und einem Mangel an Sauberkeit, zuallererst aber an langen Haaren. Das ist also jetzt ein übersetztes Zitat aus dem San Francisco Sunday Examiner and Chronicle, der unter dem Titel What is a Hippie eine erste Definition dieses Begriffes vornahm. 1967. Doch nicht nur in pejorativen Zuschreibungen, auch in der Selbstbeschreibung der Hippies nahmen zumindest die langen Haare einen hohen Stellenwert ein. Szene-Publikationen zitierten den als Mr. San Francisco bekannten Journalisten Herb Kahn, dem schon die sowjetisierende Wortschöpfung Beatnik in den 50er Jahren zugeschrieben wurde, die an den Sputnik-Schock anschloss und damit die Beat-Szene semantisch und politisch in der kommunistischen Sowjetunion verortete und einige Jahre später lange Haare als hervorstechendes Kriterium der Hippie-Kultur definiert hatte. Der Oberbegriff Hippie setzte sich Ende der 60er massenwirksam erst mit dem Woodstock-Film und Anfang der 70er Jahre international durch. Vorher waren uneinheitliche Begriffe üblich, etwa Provos in den Niederlanden, Gammler und Kunden in Deutschland, sowie Mods und Beatniks in Großbritannien. Das hier ist übrigens der Five-Point-Cut, also so eine Art zur gleichen Zeit wie der Mop-Top der Beatles aufgekommene Damenschnitt des Stylisten Vidal Sassoon, der also quasi in die Haute Couture der Frisurmode einging. Zwar war die Langhaartracht auch unter Musikfans nicht unumstritten, doch galt sie in der Öffentlichkeit bald als Erkennungsmerkmal nicht nur für Fans der Beatmusik, sondern auch als ein weiteres Zeichen jugendlicher Devianz oder Delinquenz. In den USA reagierten die Behörden daher auf die Hippie-Mode mit dem Plan eines lokalen Verbotes für lange Haare und wallende Bärte in Cafés aus hygienischen Gründen, zunächst allerdings nur hinter dem Tresen. Aufgrund neuer Haartrachten sah sich die Stadt dazu veranlasst, eine ursprünglich für weibliche Angestellte erlassene Bestimmung zum Zusammenbinden langer Haare nun auch auf Männer anzuwenden und Haarnetze für Vollbärte vorzuschreiben. In Frankreich warb die Kosmetikfirma Pantene für ihre Haarpflegeprodukte, indem sie sich von den Beatles-Frisuren abgrenzte. Auch die Polizeibehörden schärften den Blick ihrer Beamten für abweichende Haartrachten. So verspottete die Zeitschrift der französischen Polizei die Philosophe de la Rue de la Huchette. Der Beobachter der Polizei bekannte sich unfähig zu erkennen zu können, warum une chevelure hirsute, eine Zottelfrisur, einen politischen Protest ausdrücken könne und verstand nicht, was das Vernachlässigen grundlegender Regeln der Hygiene mit Philosophie zu tun habe. Die Westberliner Polizei hob in einem internen Bericht über Einsätze bei Beatkonzerten neben Minirockträgerinnen und, Zitat, Gammlern in verdreckten Pelzjacken vor allem eine Gruppe heraus. Zitat, weit widerlicher noch als jene Typen sind jene langmähnigen Schlachse, die sich in ihrer modernen Kleidung mit den hochhackigen Schuhen in einer impertinenten Art bewegen und benehmen, die sofort erkennen lässt, dass es für sie keine Ordnungsnormen gibt, die von ihnen anerkannt werden müssten. Zitat Ende. Auch in der DDR hatten die Sicherheitsorgane lange Haare als eines der Kriterien zur Identifikation einer neuen devianten Jugendkultur ausgemacht. Hier diente die Frisur nicht nur zur Erkennung normabweichender Jugendlicher, in etlichen Fällen ergriffen Behördenvertreter die Initiative zur Wiederherstellung der herkömmlichen Frisurenordnung. International bekannt etwa wurde der Fall des Ostberliner Schülers Eckhard Boschardt, dessen Haar nach den Sommerferien, Zitat, fast bis an die Schultern, das Ponygefranse bis an die Augenbrauen reichte, wie es in einem Medienbericht hielt. Zwar galt der Schüler nach Meinung eines Schulinspektors politisch als aufgeweckt, da er die USA-Aggression in Vietnam verabscheute, doch als er sich nach einer, Zitat, kameradschaftlichen Aussprache noch immer weigerte, einen Friseur aufzusuchen, griffen die Mitschüler zur Schere. Die SED-Zeitung Neues Deutschland widmete dem Fall eine halbe Seite und das FDJ-Organ Junge Welt hob den Zwangsfrisierten auf den Titel. Einzig die DDR-Satire-Zeitung Eulenspiegel wagte zu widersprechen. In der DDR herrsche ein Klima, in dem nicht nur die Haare wachsen, sondern auch der Verstand, zitierte das Magazin, das auch von dem französischen Sänger Johnny Hallyday kolportierte Bon Mot. Da über kurz oder lang jedoch mit einem gesunden Haarausfall zu rechnen sei, gab die Zeitung die Devise aus, kam drüber. Das neue Deutschland wies diese allzu liberale Haltung gleichwohl in die Schranken und rechtfertigte abermals die Selbstjustiz der Mitschüler. Der Fall veranlasste schließlich den Bundesdeutschen Spiegel zu dem Fazit, es solle offenbar kein Pilzkopf in Ulbrichts Reich fortan ungeschoren davonkommen. Dabei handelte es sich um keinen Einzelfall. Auch in Leipzig wurden Beatles-Fans vom Klassenleiter zu Kurzhaarfrisuren gezwungen und im Staatskundeunterricht thematisierte man in manchen Schulen Frisuren. Eine 10. Klasse der Fontane-Oberschule in Neuruppin wehrte sich dagegen, dass Lehrer einigen Schülern unter Androhung von Hausverbot befahlen, die schulterlangen Haare kurz zu schneiden. Zitat, vielen jungen Menschen in unserem Alter werden verantwortungsvolle Aufgaben übertragen, im Beruf, aber auch anderswo. Auf der einen Seite wollt ihr uns mit Verantwortung überschütten, auf der anderen aber bemuttern wie die Säuglinge. Glaubt ihr denn, wir seien nicht fähig, unsere eigene Haarfrisur zu bestimmen? Das ist also aus den Quellen so eine Schrift, ein ganz typisches Protestschreiben, was an den Jugendsender DT64 gerichtet wurde, wo Jugendliche oftmals als so eine Art Kummerkasten betrachtet haben. was nicht ganz ungefährlich war, weil diese Schriften durchaus weitergeleitet und bearbeitet wurden. Also es konnte dann auch einen Hausbesuch geben. Die Karikaturen, mit denen DDR-Medien versuchten, die Langhaarigen der Lächerlichkeit preiszugeben, wirkten keineswegs immer im gewünschten Sinne. Der beim Versuch der Republikflucht gefasste Sohn eines Stasi-Offiziers, Helmut Laufer, gab an, erstmals in der Reportage der Satirezeitschrift Eulenspiegel Karikaturen der sogenannten Lichtenberger Bahnhofsbeatles gesehen zu haben. Zitat aus der Vernehmungsakte: Die Bilder gefielen mir und auch ihr Benehmen. Die Gammler waren mein Vorbild und so beschloss ich, mir die Haare wachsen zu lassen. Meine Mutter wollte mir die Haare gewaltsam schneiden, doch das ließ ich nicht zu und meinte, es sei meine Angelegenheit. Da die Lehrer in der Schule mich aufforderten, zum Friseur zu gehen und ich in der Lehre schlecht war, dachte ich mir, dass man im Westen leben müsse, wo man sich die Haare wachsen lassen kann und politisch frei ist. Laufer versuchte im Februar 1966 erstmals vergeblich aus der DDR zu fliehen, wurde aber bei einem späteren Versuch gefasst und zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. In solchen Sprechhaltungen wurden Modifikationen als Liberalisierung bzw. Individualisierung bewertet, doch waren sie im Wesentlichen interpersonale Anpassungsprozesse, die bestimmte alters- oder sozialspezifische Gruppen konstituierten. Auf diesem vermeintlich unpolitischen Gebiet ließ sich die DDR zudem als Erziehungsdiktatur kritisieren. Oftmals reichten bereits die langen Haare aus, um auf die schwarzen Listen der Behörden zu geraten. Als im Kreis Havelberg bei Magdeburg 1965 nicht nur Gitarrengruppen, sondern auch deren Fans anhand ihres abweichenden Äußeren ermittelt wurden, vermerkte eine Aufstellung, es habe 5 Jugendliche gegeben, welche sich einen Beatle-Haarschnitt zulegten. Diese 16 bis 24 Jahre alten Jugendlichen gingen ausnahmslos einer geregelten Arbeit nach und waren politisch, Zitat, noch nicht in Erscheinung getreten. Es blieb aber nicht nur bei der Beobachtung. Ein junger Arbeiter, der in einer Beatband spielte, wurde von einer Funkstreife angehalten, über die Unangemessenheit seines Haarschnittes belehrt und mit der Auflage eines vorherigen Friseurbesuchs aufs Revier vorgeladen. Da er dem nicht nachkam, habe man ihn auf dem Polizeirevier in eine Liste der Langhaarigen eingetragen. Empört wandte er sich nun in einem Hörerbrief an den DDR-Jugendsender DT64. Jetzt frage ich euch, kann denn so etwas wahr sein? Ich bin kein arbeitsscheues Element. Ich stinke nicht, ich habe keine Läuse, randaliere nicht und pöble keine Menschen an. Mein einziges Vergehen ist, dass ich die Haare etwas länger als üblich trage. Meine Kleidung ist sauber und ich kann mir unter dem Begriff Hygiene etwas vorstellen. Ich gehe meiner Arbeit nach und habe eine Musikgruppe. Ich kenne auch kein Gesetz, wonach jemand berechtigt ist, sich um die Länge der Haare oder die Spitze meiner Schuhe zu kümmern. In solchen Debatten avancierten alltagskulturelle Vorlieben zu Gegenständen, an denen sich die Grenzen staatlicher Befugnisse thematisieren ließen. Jugendliche gelangten so zu Sprechhaltungen, aus denen heraus sich eben diese Grenzen staatlicher Zuständigkeit kritisieren ließen. Einige beriefen sich auf die größeren Freiheiten in der Bundesrepublik. Andere berichteten von Übergriffen, bei denen Jugendliche von den Angehörigen der Kampftruppen mitgenommen und auf den Polizeirevieren barbiert werden und beschwerten sich über diese indirekte Körperverletzung. Ähnliches war schon Jahre zuvor aus Moskau berichtet worden, wo Hilfsbrigaden der Miliz Jugendlichen, die in der Öffentlichkeit Rock'n'Roll tanzten, die Köpfe geschoren hätten. Als Scheinargument wurde immer wieder die Behauptung aufgestellt, lange Haare seien unhygienisch. Das Jugendradio DT64 hatte eigens Beiträge zum Thema Beatles-Frisur produziert, in der zu lange Männerhaare als ungepflegt dargestellt wurden, sich damit aber den Unmut etlicher Hörer zugezogen. Diese Behauptung ließ sich leicht widersprechen, da die gleichen Frisuren seit Jahrzehnten bei Frauen keineswegs als unhygienisch, sondern im Gegenteil als Ausweis eleganter und gepflegter Weiblichkeit galten. Zwar gab es auch einige zustimmende Kommentare, doch überwog in den registrierten Hörerzuschriften an DT64 deutlich die Ablehnung der Stimmungsmacher gegen die Modeerscheinung. 16 Mädchen aus Hoyerswerda forderten die Radiomacher auf, das zu unterlassen. Damit beleidigt ihr alle, die lange Haare haben, und fügten hinzu, hat ja nicht jeder solche abgefressenen Stoppeln wie ihr. Solche Geschmackspolitiken führten selbst bei solchen Jugendlichen, die dem Sozialismus nach eigenem Bekunden, also dem Staatssozialismus muss man ja sagen, nicht kritisch gegenüber eingestellt waren, zur Neubewertung und oftmals zur Abkehr von einem Staat, der die persönlichen Freiheitsrechte im Wortsinne beschnitt. Magdeburger Studenten etwa protestierten offen gegen die Frisurenordnung der NVA, also der Nationalen Volksarmee, mit der man sie während einer vorbereitenden Besprechung auf ihre Reservistendienstzeit vorbereitet hatte. Die Anordnung, sie hätten mit einem militärisch kurzen Fassonschnitt zum Dienstantritt zu erscheinen, erregte Widerspruch. Zitat: Wir sind der Meinung, dass diese Anordnung einen derartigen Eingriff in die persönlichen Grundrechte darstellt, der mit unserem Staat nicht zu vereinbaren ist. Selbstverständlich sehen wir ein, dass man nicht mit einer Beatles-Mähne oder als Struwwelpeter seinen Wehrdienst ableisten kann. Ordnung muss sein, aber muss es unbedingt ein Topfschnitt sein? Unserer Meinung nach sieht auch ein guter Rundschnitt ordentlich aus. Bezüglich der Hygiene sehen wir keinen Unterschied. Auch in der DDR suchten Musiker in Schlagertexten die abweichenden Frisuren zu diskreditieren. So schreiben zwei junge Berlinerinnen an DT64, wir haben den Schlager Krause Haare, krauser Sinn gehört und waren von der Sinnlosigkeit des Textes und der Trivialität der Musik dermaßen empört, dass wir uns nicht mehr verkneifern können, das schriftlich zu äußern. Dieser Konflikt verlief nicht nur entlang der Frakturen zwischen den Generationen, sondern teilte die Gesellschaft insgesamt. Ältere DDR-Bürgerinnen äußerten in vielen Einwürfen Verständnis für die Jugendmoden und plädierten für mehr Toleranz. Eine ältere Hörerin verwies etwa auf die Bubikopf-Frisur, die sie selbst in der Vorkriegszeit getragen habe, und die Langhaar-Frisuren von Künstlern der 20er Jahre. Auch eine andere Hörerin betonte, es sei nichts Neues, denn vor 200 Jahren liefen die Männer schon einmal so herum. Die DDR-Behörden versuchten zunehmend, eine restriktive Frisurenordnung auch per Verwarnung und Geldstrafe durchzusetzen. Ein 18-Jähriger aus Berlin berichtete von einer Razzia durch Zivilpolizisten, die ihn und andere Jugendliche, Zitat, ziemlich unsaft auf einen LKW befördert und zur VP-Inspektion Prenzlauer Berg zum Verhör transportiert hätten. Dort habe man ihnen erklärt, dass aufgrund der Langhaarfrisuren ihre Identität nicht mehr zweifelsfrei festzustellen sei und die Jugendlichen vor die Wahl gestellt, entweder einen Friseur aufzusuchen oder 50 Mark einen neuen Ausweis machen zu lassen. Dieser Einsprüche ungeachtet schritt man in einigen Polizeirevieren zur Tat und lud Langhaarige vor. Auf dem Revier wurde ihnen eröffnet, dass es sich für einen Jugendlichen unseres Staates gehöre, mit einem anständigen Haarschnitt aufzutreten. Zu diesem Zweck wurde der Jugendliche, Zitat, unter Anwendung körperlicher Gewalt auf einen Stuhl gesetzt, wobei mehrere Genossen notwendig waren, ihn auf dem Stuhl zu halten, wie ein Polizeibericht schilderte, der abschließend resümierte, es sei jedoch keine Schädigung im Aussehen eingetreten, da das Schneiden der Haare von einer ausgezeichneten Fachkraft vorgenommen wurde. Um solche Übergriffe zu rechtfertigen, ermittelten wissenschaftliche Studien schließlich das Verhältnis zwischen politischer Einstellung und Haarlänge. Im Jahr 1968 befragten Forscher des Leipziger Zentralinstituts für Jugendfragen, ZIJ, 61 langhaarige Lehrlinge, die in Betrieben auffällig geworden waren. Die sogenannte Pilzkopf-Studie und Folgeerhebungen bestätigte den besorgniserregenden Verdacht, dass Langhaarige sich nur in geringem Maße mit der Aussage »Ich bin stolz, ein junger Bürger unseres sozialistischen Staates zu sein« identifizierten, dafür aber ein emphatisches Verhältnis zu westlicher Musik pflegten. Allerdings unterschieden sich die Einstellungen der PK, also ist die offizielle Abkürzung für Pilzköpfe, weniger stark von ihren kurzhaarigen Altersgenossen als etwa die von Jungen gegenüber Mädchen, und auch das Leitbild des FDJ-Funktionärs besaß keine Akzeptanz, was die Leipziger Jugendforscher vor einige Formulierungsschwierigkeiten stellte. Auch im Westen war die neue Frisurenmode ein kontroverses Thema. Im April 1966 erschien etwa das französische Magazin Paris Match mit der Titelstory L'Angleterre aux cheveux longs, die ein Foto der Band The Rolling Stones illustrierte. Auf mehreren Seiten schilderte das Magazin den Einfluss britischer Jugendkulturen wie Mods, Rocker und Beats auf die Mode und kam zu dem Schluss: Les cheveux longs flottent, flottent comme les perruques, autant de Charles Premier. Das amerikanische Magazin Newsweek legte nach. Und im September des Jahres hob auch das bundesdeutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel ein Foto langhaariger und mit Gitarre ausgestatteter Jugendlicher auf den Titel. Unter der Überschrift Gammler in Deutschland beschäftigte sich der Aufmacher mit der neuen Jugendkultur, und auch in der Bundesrepublik beschäftigte die veränderte Haarmode das Militär. Das Verteidigungsministerium sah sich in einer Dienstvorschrift veranlasst, der zufolge das Tragen langer Haare, sogenannter Beatle-Frisuren, untersagt war. Einige Jahre später wurde ein Haarnetz zur Bedingung für längere Haare der Soldaten gemacht. Auch im selbsterklärt liberalen Westen hatten sogenannte Gammler Kulturkämpfe ausgelöst, wie eine Episode aus Frankfurt am Main exemplarisch illustriert. Schon 1965 hatte ein Zeitungsbericht in Frankfurt, und jetzt komme ich hier zu einem bundesrepublikanischen Beispiel, was ich jetzt ein bisschen detaillierter mache, eine neue Jugendbewegung ausgemacht. Zitat aus der Frankfurter Rundschau. Sie sind über die großen Städte gekommen wie die Bienen. Erst einzeln, dann in kleinen Grüppchen und schließlich in Scharen die jungen Leute in den seltsamen Uniformen. Zentren dieser Bewegung in Frankfurt seien die Hauptwache und der Marschallbrunnen. Dort stünden täglich aus den unterschiedlichen Konflikten der vergangenen Jahre bekannten Beatnik-Interpretationen früherer Jahre, Beatle-Jünger, aber auch eine neue Gruppierung, auf die der Text sein Augenmerk lenkte. Im Unterschied zu den, Zitat, sich gegenseitig anödenden Rockers und Mods, die mit ihrem provokatorischen Verhalten nichts zu bieten hätten, nehmen die Gammler eine unbestrittene Führungsrolle unter den Jugendkulturen ein. Intern unterscheide man Gammel-Profis, die zumeist auf der Achse sind, die sich bewusst liederlich kleiden, Seife, Kamm und Schere ebenso verabscheuen wie jedes bürgerliche Handeln. Von ihnen abzugrenzen seien Amateure, die tagsüber brav eine gesellschaftliche Funktion erfüllen, die Vergaser von Autos einstellen, auf der Schulbank den Lehrsatz des Pythagoras büffeln oder in den Büros Zahlenkolonnen addieren. Nach Auskunft der Polizei verließen manche dieser Jugendliche ihr Elternhaus in bürgerlicher Aufmachung, zogen sich bei Bekannten um und gingen dann im Gammlerornat zum Brunnen. Ein echter Gammler hingegen kampiere in Kellerlöchern oder halbfertigen Neubauten und bestreite sein Auskommen aus Bettelgroschen. Im Unterschied zum szeneinternen belächelten bürgerlichen Gammler brächten es solche Profis zu regelrechtem Starruhm, ja zur Verehrung als Künstlertypen etwa in der Straßenmalerei oder der Asphaltpoesie. In seinem Regiedebüt Herbst der Gammler porträtierte der junge Filmemacher Peter Fleischmann Mitglieder der Szene, und hier schauen wir jetzt mal kurz rein. Warum steht ihr gerade beim Licht? Weil ihr die Nacht bringen kommen zu messen und die haben manchmal Glocke. Ja, ich bin jetzt nah. Das ist am Anschlag. Seit wann sind Sie gut? Ich seit zweieinhalb Wochen. Zum ersten Mal? Nein, ich bin das dritte Mal schon. Sie sind Gammler? Ja, ich möchte mich zu der Gruppe, ja. Seit wann kamen Sie? Seit 14 Monaten. Wie lange wollen Sie es machen? Das weiß ich nicht. Das ist ungestellt. Jetzt im Winter wollen Sie weiter? Ja, ja. Im Winter gehe ich runter nach Spanien. Wahrscheinlich auch runter nach Afrika. Weil da im nächsten Jahr im April in Marrakesch das internationale Gammlertreffen ist. Ich bin jetzt 22 Tage jetzt wieder in Deutschland. Ich war 3 Jahre und 10 Monate nur mal schon. Wo? Der ganzen westlichen Welt, außer Asien. Gibt es für euch Unterschiede zwischen Gammlern und Gammlern? Oh ja, sehr großes. Ja. Zum Beispiel die Stadtgammler. Ne? Die rechnen wir nicht zu uns, denn die gehen ja morgens bzw. abends nach Hause und stecken die Füße unter den Tisch und sagen, Mutti, bring das Essen ran. Und dann hauen sie anschließend ins weiße Bett. Ne? Und morgens wach tanzen dann hier wieder an, erst unser Brot rauchen und unsere Zigaretten, die wir uns mühsam hier erkämpfen. Denn es ist ein Kampf in jedem Falle. Das tägliche Brot und dann am Abend sind sie wieder weg. Ja, ich zum Beispiel, ich kann mir nur im Sommer, wenn der geht wieder arbeiten. Fotolaborant. Wir fahren im Frühjahr los und gehen im Winter ins kalte Winter. Im Frühjahr fahren wir wieder los. Okay. Ja, Peter Fleischmann ist vielleicht auch bekannt. Er hat später Jagdszenen aus Niederbayern verfilmt und auch einen Film mit dem schönen Titel Die Hamburger Krankheit, so ein Science-Fiction-Apokalypse. Ja, zurück nach hier von München. Und ja, ich sprach gerade auf dem erwähnten Historikertreffen da gestern in der Forschungsstelle hier in Hamburg mit dem Freiburger Historiker Ulrich Herbert, der meinte, das sei eigentlich Unfug, es habe gar keine Gammler gegeben, das hätte der Filmemacher so arrangiert, der hat da so ein paar Schüler gefragt, es deckt sich aber nicht mit meinem Eindruck. Das ist vielleicht am Anfang so gewesen, dass das so ein pejorativer Medienbegriff war, aber wie man hier sieht, und da gibt es andere Aufnahmen, haben sich durchaus Leute auch unter diesem Begriff also was vorgestellt und sich dazu bekannt. In Frankfurt etwa galt unter den Frankfurter Gammlern Peter Brause als gefeierter Poet. Er war laut Medienberichten 25 vielleicht, mit schütterem blonden Haar, schmalem Bartkranz, ein Nihilist und Pazifist von erschreckend kalter Logik, die eine gewisse Kenntnis der Beatnik-Literatur verrät. Zitat Frankfurter Neue Presse. Seinen Jüngern auf der Straße verkaufte er für 5 Mark Gedanken auf Papier und gesellschaftskritische Prosagedichte wie dieses. Aufgeschrieben bei Asphaltgekreisch, Pflaster Inferno inmitten von kollektiver geistloser Gleichgültigkeit. Kein Mensch um mich. Allein Assoziationen Homunkeli mit Wohlstandsgehirnen. D-Mark genormte Denkzellen, die Hände bewegen, Registrierkassen bedienen, Blinddarme herausschneiden, mit Düsenmotoren Lärm machen, Devotionalien am Fließband produzieren und Auflagen herstellen. Kuhlenkampf, Frankenfeld-Fans, 35 vergreist, gesellschaftliches Selfmade-Beatniks wider Willen. Motorisch besessene Scheckbuchautoren lenken Straßenkreuzer und Staatsgeschicke. Uniformierte Erziehungsbeamte mit Brontosauriergehirnen, autodidaktische Befehlsgeber für Gummiknüppel und Gebührenpflichtsverwarnungsvordrucke. Pflichterfüller, die selbst in der Einsamkeit mit Wasserspülungsinterieur nur Nullen von sich geben. Zitat Ende. Seine Werke zeichnete der junge Dichter mit dem Signum Peter Brause in Klammern Gammler. In solchen Zeilen wurde der eigene Lebensentwurf literarisiert, der nicht nur praxeologisch und performativ, sondern lyrisch ausformuliert und als Gegennarrativ zur hegemonialen Nützlichkeit und Leistungsideologie in Stellung gebracht wurde. Die transnationalen Einflüsse, die stilistisch von der Beat-Literatur inspiriert und semiotisch in der britischen Jugendkultur zu Hause waren, wurden bereits von den Zeitgenossen erkannt. Schon in den 50ern gaben die Stehkonvente der sogenannten Blasen, Banden oder Rudel Anlass zum Ärgernis, weil der Anblick, Zitat, geballten Müßiggangs dem fleißigen Bundesbürger überhaupt ein Dorn im Auge ist, schrieb also Harry Pross in der FAZ schon 1956. Die bundesdeutschen Gammler provozierten nicht nur performativ durch Nichtarbeit, sie begründeten diese Lebenseinstellung auch argumentativ. Damit galten sie Beobachtern als Nachfahren jener kalifornischen Beatniks oder der Pariser Existenzialisten als, Zitat, Adoptivkinder jener Beat-Elite, die das arbeitslosenreiche Liverpool gebar. Auch ihr Lebensstil war international. Viele Gammler trampten durch Europa bis nach Afrika und sahen sich als Teil einer weltweiten Bewegung. Ein Zeitungsreporter, der selbst erklärte deutsche Gammler und Beatniks porträtierte, beschrieb junge Leute, die sich auf dem Globus auskennen. Zitat FAZ, Beatnik Horst hat auf einem Dampfer von Bristol nach Mexiko und Peru das Deck geschrubbt, sein Banjo in Dakar, Senegal und Israel gespielt und seinen Schlafsack in Teheran und Kabul ausgerollt. Little Joe aus Unna will nach Marokko oder Istanbul trampen, zunächst aber mal nach Hannover. Peter aus Berlin-Schöneberg hat die Adresse einer Taverne auf Ibiza, die einen Kellner brauchen kann, und Norbert will an der Adria überwintern. Zitat Ende. Nicht alle Pressestimmen waren derart einfühlsam. Mitte der 60er erregten langhaarige Gammler neuerliche Konflikte, zunächst auf lokaler, dann auf nationaler Ebene, und beschäftigten auch in Westdeutschland Jugendämter, Polizei und Justiz. Nach Auseinandersetzungen mit Anwohnern machte sich im September 1966 eine Gammler-Delegation vom Frankfurter Marschallbrunnen fein gemacht mit sauberem Hals und Hemd und mit dem Taxi, wie ein Zeitungsbericht hervorhob, auf den Weg in den Gemeindesaal der Markuskirche. Dort äußerten sie gänzlich konträre Auffassungen. Während sich ein Sprecher der Jugend vom Marschallbrunnen nicht als Gammler verstand, sondern als Protestler, gab sich ein zweiter als Kryptokommunist zu erkennen, der im Gefängnis landen würde, sagte er, was er denke. Ein dritter schwenkte ein Band Nietzsche und bezog sich auf die Provo-Bewegung in Amsterdam, von wo er Instruktionen erwarte. Als ein anderer sein Tun bzw. sein Nichtstun rechtfertigte, geriet das Publikum, darin viele Familienväter, voller Wut über die Gammler und voller Sorge um die eigenen Kinder, so der Pressebericht, in Rage. Da der Konflikt sich mit der Aussprache nicht beilegen ließ, erreichte er schließlich die Politik. Nach den Anwohnerprotesten war die Polizei restriktiv mit Platzverweisen gegen die langhaarigen Jugendlichen vorgegangen, sah sich nach diesem Einsatz aber selbst Kritik ausgesetzt. Konfrontiert mit dem Vorwurf einer unerlaubten Erfassung Jugendlicher, bestritt nach Protesten gegen das Kommando der Schutzpolizei ein Frankfurter Polizeioberrat die Existenz einer Gammlerkartei, wie sie auch in der DDR geführt wurde. Es werde lediglich eine Kladde geführt, in die die bei Gammler-Razzien gefassten Personen eingetragen würden. Dies stelle keineswegs eine Registrierung, sondern lediglich eine Arbeitserleichterung für die Polizisten dar. Jugendliche würden im Polizeisprachgebrauch aber nicht, wie einige von ihnen behauptet hatten, als Dreckspätze oder Halunken bezeichnet. Der Polizeisprecher ergänzte, man habe allen Grund dafür zu sorgen, dass die Gammler wieder von den Plätzen verschwinden, damit sich die Bürger am Opernplatz und an der Hauptwache wieder frei und unbehelligt von lichtscheuem Gesindel bewegen könnten. Wenige Tage später räumte der Polizeisprecher ein, die Existenz einer Gammlerliste sei aus verwaltungstechnischen Gründen in der Tat notwendig geworden. Man habe sich entschlossen, ein alphabetisch geordnetes Personenverzeichnis anzulegen, in das jeder sistierte Zoppelkopf eingetragen wird. Dass auch die Namen unbescholtener Jugendliche in das zwangsgestellten Buch, so der offizielle Terminus, Eingang fänden, hätten diese selbst zu verantworten. Zitat: Jeder, der sich bei diesen Personen aufhält oder mit ihnen spricht, muss mit einer Überprüfung rechnen, so der Polizeioberrat. Schon das Herumstehen an der Frankfurter Hauptwache sei Grund genug für eine Personenkontrolle. Diese Kontrollmaßnahmen der Polizei erregten Berichten zufolge heftige Proteste bei den jungen Leuten, die ihrer Verehrung für Liverpooler Idole durch lange Haare Ausdruck verliehen. Frankfurter Rundschau. Etliche Zeitgenossen fühlten sich an die Methoden der Staatssicherheit der DDR erinnert, die in der westlichen Presse als Beleg für den Polizeistaat gewertet worden waren, etwa in dem Spiegel-Zitat, was wir vorhin hatten. Dieser Sichtweise schloss sich auch das Frankfurter Amtsgericht an. Ein Student schuf einen Präzedenzfall, in dem er sich weigerte, dem Polizisten bei einer Kontrolle am Marschallbrunnen seinen Ausweis vorzuzeigen. Eine daraufhin von der Polizei gegen ihn erlassene Strafverfügung lehnte ein Amtsgerichtsrat mit der Begründung ab, es gäbe keine allgemeine Verpflichtung, sich ohne besonderen Grund der Polizei auszuweisen. Zu einer solchen Überprüfung berechtige nur der Verdacht auf eine strafbare Handlung und eine solche sei im bloßen Herumstehen in einer Fußgängerzone nicht erkennbar. Der Amtsgerichtsrat gab dem Kläger Recht und wählte in seiner Begründung deutliche Worte. Es ist niemandem in der Bundesrepublik untersagt, lange Haare und dreiviertel lange Jacken zu tragen und unrasiert zu sein. Auch besteht kein generelles Verbot, sich am Marschallbrunnen aufzuhalten. Diese richterliche Aussage führte zu einem Konflikt zwischen Judikative und Exekutive. Anstatt dem Gerichtsbeschluss zu folgen, setzten sich die Frankfurter Polizeibehörde über ihn hinweg, indem sie sich auf das Hessische Gesetz über die öffentliche Ordnung und Sicherheit HSOG berief, das sie dazu legitimiere, Gefahren abzuwenden, die, Zitat, Sicherheit und Ordnung der Allgemeinheit bedrohen, und zitierte einen Paragraphen des Strafgesetzbuches, der die Polizei zur Verfolgung strafbarer Handlungen verpflichte. Nach Darstellung eines Polizeisprechers könne zwar kein Staatsbürger aufgrund seines Habitus, seiner langen Haare oder Fingernägel wegen ohne weiteres überprüft werden, doch müsse die Polizei Präventivmaßnahmen zur Verhütung von Straftaten im Sinne des Jugendschutzes vollstrecken. Da sich unter die Gesinnungsgammler immer wieder entlaufende Anstaltszöglinge und echte Kriminelle mischten, sei die Überprüfung auch unbescholtener Bürger gerechtfertigt. Zur Debatte stand damit eine juristische Unterscheidung, ob es sich um eine sogenannte Anscheinsgefahr handelte, die sich im Nachhinein als falsch herausstellen mag, aber zum Zeitpunkt ihres Auftretens ein polizeiliches Eingreifen rechtfertigt, oder eine Putativgefahr, die irrige Einschätzung eines Gefahreneintritts durch einen Polizisten. Hierbei wäre ein Eingreifen auch nach dem HSOG nicht gerechtfertigt gewesen. Konservative Stimmen sahen nun das Vorgehen der Polizei als gerechtfertigt an, trotz wohlgemeinter Gesellschaftstheorien und bürgerlicher Praxen, während linksliberale Kommentare die Kraftprobe mit der Justiz scharf kritisierten. Es ist so, damals war das noch die Dichotomie quasi Frankfurter Rundschau, FAZ, Frankfurter Neue Presse. Die Ankündigung eines Polizeivizepräsidenten, einen richterlichen Beschluss nicht umsetzen zu wollen, müsse verwundern, wenn nicht gar erschrecken. Der Marschallbrunnen sei kein Treffpunkt von Straftätern, zu dem sich anständige Mitbürger höchstens mal per Zufall verlaufen, sondern ein vielbesuchter öffentlicher Ort mitten in der Innenstadt. Der Fall werfe daher grundsätzlich Fragen zum Selbstverständnis der Polizei in der Demokratie auf. Zitat: Es geht nicht um die Gammler, es geht um die rechtsstaatliche Ordnung, die man auch bei jenen, die sich etwas abseits der bürgerlichen Vorstellungen bewegen, nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollte. In einem Artikel der Frankfurter Rundschau vom Oktober 67 mit der Überschrift: So nicht, Herr Präsident. als das Frankfurter Jugendamt als Reaktion auf den Konflikt die Einrichtung eines Gammlerzentrums in einer alten Backstube plante, kam es abermals zu heftigen Protesten von Anwohnern gegen die Pläne. Der zuständige Stadtobermann hatte nach eigener Auskunft den Gammlern endlich eine Art Heimat geben wollen, um sie sesshaft zu machen und von der Straße wegzuschaffen, wo sie bekanntlich noch mehr Ärger erregten. Die Jugendlichen hätten sich ihr Domizil selbst einrichten können mit vom Jugendamt beschafftem Material, was die Anlieger als Verschwendung von Steuergeldern kritisierten. Es wurde die Gründung einer Bürgerinitiative gegen die Langhaarigen geplant, die mit allen Mitteln gegen die Stadtverwaltung vorgehen wollte. Schließlich kam es einige Monate später zu einer weiteren Aussprache, diesmal mit Vertretern des Jugendamtes, der Bauaufsicht, der Feuerwehr sowie der Polizei, die den Streit vorerst beilegte. Ich hatte zu solchen Aussprachen jetzt noch einen Filmclip. Ich muss aber irgendwie aus dieser Präsentation, glaube ich, rausgehen, weil ich die... Oh, ja. Kann ich das also ganz kurz hier aufmachen? Warum steht ihr gerade vom Licht? Immer wieder. Ja, ein bisschen. Wir haben eine Verpflichtungszeit. Ja, wir haben eine Verpflichtungszeit geschrieben, gehabt für ein Jahr. Ja. Also wir haben einen Ausgang feiern. Ich möchte es, dass unsere Leute umeinander gammeln und die Ausländer haben wir erinnert, den müssen wir futtern. Mein Mann konnte hören, dass sie die 10 Jahre gleich Zutat sperren können. Das könnte ruhig aufpassen. Das ist meine Meinung. Aber wenn der Mann kriegsbeschädigt ist und er kann nicht mehr arbeiten, darf ich da was dagegen, dass der eine Unterstützung kriegt. Auch für so viele Leute, die zu faul sind, ein bisschen Arbeit zu finden, wo die so kräftig sind, da sollen die alle eingesperrt sein werden. Aber gleich für 20 Jahre. Wenn der Hitler gelebt hat, der hat die alle auf die Seite gebracht. Das ist meine Meinung. Jawohl, genau ist das meine Meinung. Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen über die Zeit. Ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Also diese öffentlichen Diskussionen, die ziehen sich auch durch diverse Nachrichtenclips dieser Zeit, also wo also eigentlich sofort in der Konfrontation mit dem sogenannten Bürger auf der Straße eigentlich der Ruf nach Arbeitslagern und oft auch nach Adolf dann ertönt. Ich kürze vielleicht ein bisschen ab. Könnte noch was hier über Hippies in San Francisco und so weiter sagen. Das lasse ich mal weg und komme mal zum Schluss. Viele dieser Konflikte, in denen Mitte der 60er Jahre um Haarlängen von wenigen Zentimetern gestritten wurde, um das geschlechtsneutrale Tragen von Schmuck wie Halsketten und Stirnbändern und um andere Attribute, bei denen es sich scheinbar um reine Äußerlichkeiten handelte, wurden von einer tiefgreifenden Verunsicherung grundiert, die auf der symbolischen Ebene der Repräsentation die Grenzen zwischen den Geschlechtern zu verschieben drohte. Doch die Konflikte um äußerliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern befriedeten sich allmählich. Unter der Überschrift Jürgen will wie Uschi sein, thematisierte etwa gegen Ende des Jahres das bundesdeutsche Jugendmagazin Twen am Beispiel der jahrelang umstrittenen Frisuren unter dem Neologismus Unisex die Angleichung konstruierter äußerlicher Geschlechtsunterschiede. In der geschlechtergeschichtlichen Forschung zu den Dynamiken der Rollenbilder der 60er Jahre wurde betont, dass die durch Kleidung, Haarlängen und Gesten sich abgrenzende neue Jugendkultur für eine Abkehr vom Idol des knallharten Supermannes und Ausdruck eines informelleren Lebensstils stand, so Ute Frevert. Betrachtet man allein die scharfen und ausufernden Debatten, die international nicht nur die betroffenen Jugendlichen, sondern auch weite Teile der Öffentlichkeit beschäftigten, so schien der Umbruch traditioneller Männlichkeitsvorstellungen zwar an der Oberfläche von Äußerlichkeiten stattzufinden. Er berührte jedoch wesentliche Fragen der Lebensgestaltung, der Subjektivierung, der Geschlechtsidentität und der persönlichen Freiheitsrechte sowie der öffentlichen Ordnung, der Befugnisse des Staates und seiner Kontrollorgane. Allein das Konfliktpotenzial, das von Diskussionen über handgreifliche Gewalt, bis hin zu Verordnungen und Verboten reicht, zeugt zumindest von veränderten Normalisierungsvorstellungen des 20. Jahrhunderts. In der Ausgrenzung jugendlicher Nichtstuer wurden oftmals Sprechhaltungen und Ideologeme aus der asozialen Verfolgung des Nationalsozialismus aktualisiert, wie Aufnahmen mit erzürnten Bürgern belegen, in denen regelmäßig, ich habe es eben schon gesagt, der Ruf nach Adolf und Arbeitslager erscholl. Die Auswertung von Mediengerichtsakten, Leserbriefen, öffentlichen und internen Polizeischriften zeigt, dass diese Auseinandersetzungen nicht nur in den Faits divers geführt wurden. Sie erreichten die Titelseiten der großen Nachrichtenmagazine, wurden im Rundfunk zur besten Sendezeit verhandelt, beschäftigten Polizei und Gerichte, führten zu Diskussionen und Aussprachen auf Anwohnertreffen und in Bürgerämtern, in Schulen und Betrieben und dürfen daher keinesfalls gering geschätzt werden. Die Abkehr von einem soldatischen Männlichkeitsideal, die schon in den 50er Jahren spürbar wurde, setzte sich in den 60ern beschleunigt fort, veränderte in den darauffolgenden Jahren aber auch die militärischen Dienstordnungen. Die symbolischen Kämpfe um die Länge der Haare und Röcke oder die Höhe von Absätzen sind nur vor dem Hintergrund dieser Umbrüche zu verstehen, die an hegemonialen Geschlechterrollen rührten, vor allem an die Konstruktion grundsätzlich verschiedener Frauen- und Männerkörper. Diese inkorporierten semiotischen Differenzen unterlagen in den 60ern einer neuen Dynamisierung und internationalen Verbreitung. Sie definierten die jugendlichen Körper ebenso wie die Bewegungsrepertoires von Tänzen teils auf geschlechtsneutrale Weise neu. Jenseits genereller Politisierungen, die nicht nur im DDR-Sozialismus stark zum Tragen kamen, stellten diese popkulturell vermittelten Körperpolitiken tief verwurzelte kulturelle Zuschreibungen in Frage und bezogen aus dieser Verunsicherung ihr Erregungspotenzial. In den Konflikten der zweiten Hälfte der 60er Jahre klingt bereits eine stärkere Politisierung an, die sich in der argumentativen Fundierung abweichender Praxen und Körperideale ebenso zeigt wie in den Selbstbeschreibungen Jugendlicher als Protestler oder Arbeitsverweigerer. Die niederländische Provo-Bewegung und Teile der amerikanischen Hippies vollzogen den Schritt von der subkulturellen Abweichung hin zum offenen und geplanten Protest, der in konkrete Aktionen mündete. Diese Jugendkulturen konstituierten das, was Milton Jinger als Counterculture beschrieben hat, eine bewusste Abkehr von herrschenden Normen und hegemonialen Ordnungen mit dem Ziel, diese zu beseitigen oder zumindest zu verändern. Diese Neuausrichtung formte Genres, die auch der politischen Mobilisierung dienten, in Frankreich etwa das engagierte Lied, das auch als Popsong auftrat. Antoine, also der Sänger, der meinen Beitrag hier eröffnet hat, etwa sprach sich 1966 in einem Liedtext gegen das Abtreibungsverbot und für Empfängnisverhütung aus. Das Genre des erzählenden Liedes unter Einflüssen von Blues und Chanson brachte in der Mitte der 60er den Typus des Protestsängers hervor, wie ihn zeitweise Bob Dylan, Donovan und andere verkörperten. Zwar prägte die Studentenbewegung wenige Jahre später den Imperativ, stellt die Gitarren in die Ecke und diskutiert, doch gab es bereits vereinzelte zeitgenössische Versuche, den Beat als Oppositionsmedium eines sprachlosen Protestes, so Dieter Barke, zu deuten. Diese Prozesse wurden von etlichen Zeitgenossen als Liberalisierung und Befreiung begrüßt bzw. als Entdifferenzierung von Verhaltensstandards abgelehnt. Eine kulturwissenschaftliche Untersuchung hebt jedoch vor, dass auf dem Feld der Haarmoden gegen Ende der 60er gesamtgesellschaftlich keine radikale Trendwende, wohl aber eine Diversifizierung zu erkennen sei, die der komplexer gewordenen soziokulturellen Schichtung entsprochen habe. In den Anpassungen von Regelwerken, etwa der Bundeswehr, gegen Ende der 60er Jahre, werden neue Ordnungen sichtbar, die ihrerseits Normalisierung betrieben. Die Ende der 60er Jahre in England entstandene Subkultur der Suedeheads bzw. Skinheads, damals noch eine an afrokaribischer Musik orientierte Jugendszene ohne rechtsextreme Ideologie, hob sich nicht zufällig von den neu entstandenen Normen ab, indem sie sowohl gegen die mittlerweile etablierten Langhaarschnitte, aber auch gegen die Denormalisierungsstrategien der zunehmend hegemonial auftretenden Langhaarigen radikal verstieß. Längere Männerhaare konstituierten gegen Ende des Jahrzehnts eine neue Normalität, gegen die zu verstoßen nun neuerliches Protestpotenzial barg. Jürgen Link zufolge stellt der Normalismus Dispositive kompensierender Versicherung, also Sicherheit, gegen die Risiken eines hyperdynamischen, symbolisch exponentiellen Wachstums zur Verfügung. Im Falle der Debatte um Haarlängen der 60er Jahre kann man diesen Begriff des Wachstums durchaus wörtlich nehmen. Vielen Dank. Thank you.